Im Jahr 1706 wurde Benjamin Franklin in Massachusetts als 15. Kind seiner Eltern geboren, die aus England in die neue Welt emigriert waren, um der Armut in Europa zu entkommen. Wie viele andere versprachen sie sich von dem Neuanfang in den nordamerikanischen Kolonien materielle Sicherheit und ein besseres Leben. In England hatten sie die theologischen Gedanken von Johannes Calvin kennengelernt, die sie an ihre Kinder weitergaben. Benjamin Franklin wurde nach 2 Jahren von der Schule genommen, weil sein Vater sich die Schulbildung nicht mehr leisten konnte. Er ging bei seinem älteren Bruder in die Ausbildung zum Drucker und reiste mit etwa 20 Jahren nach London, weil er hoffte, dort Geschäftspartner und Arbeit zu finden, was jedoch nicht funktionierte. Auf der 11-wöchigen Rückreise im Jahr 1726, so die Legende, schrieb Franklin seinen Plan for Future Conduct, also einen Plan für sein zukünftiges Verhalten, in dem er sich vornahm, sparsam und ehrlich zu sein, Schulden immer zurückzuzahlen, nie schlecht von anderen zu sprechen und sich vollkommen seinem Beruf zu widmen, da Arbeit und Geduld zu Wohlstand führen würden.